Castmal.at. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Castmal.at Köln Tagebuch in Audioform diesmal. Wir sitzen hier nicht weit entfernt vom Campingplatz am Ufer des Rheinflusses, der zurzeit etwas Hochwasser führt. Herrliches Sommerambiente. Gestern war unser erster Tag in Köln. Wir sind gestern angekommen, am Vormittag mit dem Flieger. Waren heute Donnerstag auf der größten Computer- und Videospielmesse Europas, der Gamescom. Und ja, haben gestern schon die ersten Eindrücke gesammelt. Wenn ihr jetzt einmal gleich, also ich bin der Markus, ich habe mir anfangen darf, so die ersten paar Sätze würde ich sagen, dass Köln vielleicht keine langweilige Stadt ist. Aber es ist eine Stadt mit wenigen Höhepunkten, meiner Ansicht nach. Hat aber ein paar sehr liebe Plätzchen, wo, die man morgen Freitag versuchen bildhaft einzufangen, wo ich mich wirklich sehr zu Hause fühle und die wirklich schön sind. Aber sonst finde ich es eher eine unspektakuläre Stadt, würde ich sagen. Weiß nicht, Patrick, wie würdest du den gestrigen Tag jetzt so mal von den Emotionen her, von den Eindrücken, die du über Köln gesammelt hast, jetzt einmal so beurteilen. Ja, hallo, ich bin der Patrick. Also Köln, da die so einstufen, erstens, was wir gleich mal erlebt haben, es ist ziemlich teuer. Also ja, zum Beispiel die Tageskarte hier mit der Stadtbahn 7,20, jetzt vergleichbar mit Wien 5,70, die 24-Stunden-Karte. Gut, da kann man jetzt viel drüber reden und so und das in der Luft zerreißen, ist halt so. Was kann man noch sonst sagen? So sagen, also wie du schon gesagt hast, diese schönen Plätzchen, da stimme ich dir auch zu. Der Kölner Dom zum Beispiel oder den Mediapark habe ich auch nicht schlecht gefunden. Wenn ich da nur ganz kurz einwerfen darf, die Straße vor Mediapark, wo dieses Kinohaus ist, das finde ich zum Beispiel mit sehr schönen Häusern, das wird man aber alles dann bildhaft sehen. Wollte ich nur ganz kurz einwerfen. Ja, da werden wir auf jeden Fall morgen nochmal hinfahren. Wir werden auch nochmal morgen zum Köln fahren, zum Kölner, zum Köln fahren, zum Kölner Dom fahren natürlich. Und ja, vielleicht machen wir sogar eine Schifffahrt, weil das gefällt ja dir, Markus, so schön. Und ja, dann schauen wir, was noch so passiert, ob uns vielleicht irgendwelche interessanten Leute begegnen. Ansonsten muss ich sagen, was mir in Köln gefällt, das ist Kölsch. Das gefällt dir nicht nur, sondern es schmeckt dir auch. Ja, und dir ja auch. Also es ist ein bisschen leichter, das Bier, aber es trinkt sich dadurch auch gut und ja, ist gut verträglich und dafür unbedingt jetzt nicht so Bierliebhaber wie dich doch eher geeignet. Genau, ich würde eher sagen, ich bin jetzt überhaupt kein Bierexperte, es ist leicht zu trinken und hat einen leicht hanftigen Nachgeschmack, würde ich so sagen, wenn das jetzt so. Wie man es so schön österreichisch sagt. Ne? Ja, kann ich da total zustimmen und ja, schmeckt einfach. Und ich will jetzt keine Werbung machen oder so, aber wir trinken da gerade ein Gaffelkölsch nebenbei. Und Ja, nee, ist klar. ja, genau, ja, nee, ist klar. Da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema, zu den Sprachbarrieren, falls es welche gegeben hat. Aber dazu später. Ich würde dir noch zum Kölsch was sagen. Also dieses Gaffelkölsch, gut, wir haben jetzt noch nicht andere Sorten probiert, aber das ist nicht schlecht. Und ja, wir waren da in einem Wirtshaus, wo wir jetzt dann gleich auch zu den Sprachbarrieren überleiten können. Aber diese sind uns ja dort passiert. Markus, vielleicht möchtest du da näher was darüber erzählen. Na, eigentlich nicht. Okay, gut, dann sag's halt ich. Also das ist, das heißt glaube ich Gaffel am Dom, das Wirtshaus, das ist direkt beim Hauptbahnhof. Da muss man ja gleich mal wieder Köln loben. Na, weil der Hauptbahnhof ist da zentral gelegen. Daneben ist gleich der Dom und eine schöne Einkaufsstraße, die eigentlich alles bietet, außer einen Supermarkt, wie wir blöderweise feststellen mussten. Genau, das muss man sagen. Also wir waren gestern auf der Suche nach einem Supermarkt. Ich weiß nicht, entweder sind wir blind oder wir haben halt keinen gefunden. Letztendlich sind wir dann am Bahnhof, am Hauptbahnhof, zu einem, ja, zu irgendeinem Supermarktladen gegangen. War verdammt teuer, also ich glaube eine 0,5 Liter Dose Bier 2,35 und Mineralwasser 1,75 oder 1,90 so in etwa. Oder du, glaube ich, mit einer 0,75 Liter, glaube Ein ich, Liter. oder 1 Liter 2,10 €, also das ist dann schon ziemlich Ich glaube, es deftig. waren sogar drei, aber ja, wir wollen da jetzt nicht in die Oder waren es Detail. 2,30 €? Ist egal. Worauf ich in der Party aber wollte, war dieses urige, einfach gemütliche Wirtshaus vis-à-vis des Doms und des Hauptbahnhofes sozusagen. Und da sind wir doch mit dem Kellner, war ein paar lustige Geschichten. Patrick, das ist dir passiert, du erklärst das auch. Ja, da muss man ja gleich mal sagen, der Kellner heißt in Köln Köbes. Ja, ich meine, das sind halt so die Traditionen und Sitten. Finde ich eigentlich ganz lustig, die Bezeichnung, von dem her kein Problem. Was uns als erstes mal aufgefallen ist, ist, dass man das Kölsch, wenn man es bestellt, als 0,2 bekommt. Kostet dafür aber nur 1,20, glaube ich. Oder 1,60? Waren es 1,60? Ich Ja, nein, ich glaube, es waren 1,20. Genau, generell sind uns die Preise ja nicht so teuer vorgekommen. Dazu hat es auch Snacks gegeben, sozusagen. Also, da gibt es so halbe Hahn, nennen sie das. Das ist irgendwie so ein Brötchen mit Käse überbacken oder so, habe ich das verstanden. Wir haben es jetzt nicht probiert. Allerdings haben wir eine Frikadelle mit Senf gegessen. auf gut Deutsch ein Fleischlaberl. Ja, genau. Da hat es halt so Differenzen geben in Köbes, weil der Markus halt irgendwie so nachgefragt hat, ja, ist das ein Fleischlaber? Und der, ja, so mit Hackfleisch halt. Ja, und was hat es dann noch so gegeben für Sprachbarrieren? Genau, der Patrick hat gesagt, wie dann der Köbes da war, wir zahlen da dann, also wir bezahlen unser konsumiertes Essen und Trinken. Unsere Zuhörer verstehen das ja eh. Ist schon klar. Und der Kellner meinte, okay, Jungs, noch zwei Bier also. Und der Patrick hat wiederholt, na na, wir zahlen da dann. Und der Köbes dann, tut mir leid, Jungs, ich verstehe euch nicht. Also so ungefähr war das. Es war in der Situation ganz lustig. Das sind halt diese Sprachkomplikationen. Ja, genau. Daraufhin habe dann ich gesagt, ja, wir wollen dir dann zahlen. Dann hat er es verstanden. Aber ich meine, ist eh kein Problem. Und eine gute Tat hat er ja noch vollbracht, nämlich du hast weniger bezahlt. Ja, genau. Also zuerst wollte ich ihm Trinkgeld geben, ich glaube 40 oder 50 Cent. Weil er eigentlich ganz nett war und so. Er hat uns ja anfangs für zwei Kölner gehalten, ist so zu uns hingekommen. Mahlzeit. Zwei lecker Gaffel Kölsch. Und dann wir erst einmal haben so geschaut, wie zwei Kirchenfenster, zwei offene. Und dann, ah, ihr seid nicht von da. Also, ah, ihr seid nicht von hier. Wenn wir ihn jetzt genau zitieren wollen. Und dann hat er uns eigentlich die ganze Kölner Tradition und so, wie man es Kölsch trinkt und was man dazu isst, so alles erklärt. Aber gut, ich wird da schon wieder viel zu umfassend, glaube ich. Der Markus deutet mit dem Kopf ja. Ich wollte da zum. Zu was wollte ich eigentlich kommen? Zum Bezahlen, dass du weniger bezahlt hast. Ah ja, genau. Und zwar 3,70, glaube ich, hättest du zu uns. ist ja egal, wie viel ich zahle nicht zahle. Jedenfalls wollte ich ihm zuerst Trinkgeld geben. 40 oder 50 Cent. Und dann meinte er, ja, er hat sowieso zu viel Kleingeld, obwohl in seiner Geldbörse ein 2-Euro-Stück und noch ein paar Centstücke waren. Und dann hat er mir einfach 2 Euro herausgegeben und mir somit 70 Cent in vollem Bewusstsein geschenkt. Also, es war nicht ein Versehen von ihm, sondern er hat es, glaube ich, einfach nicht gefreut, damit er jetzt zurückgeht zur Schanke und tut sich 1 Euro holen, was er mir eigentlich ausgegeben hat. Genau, und das war eigentlich gestern unser Tag. Wir sind da noch ein bisschen. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, das war natürlich eine besonders nette Tat und wahrscheinlich hat er es gemacht, weil er sich gedacht hat, damit wir halt zwei arme Studenten sind, was wir ja im Prinzip auch sind, oder? Sind total arme Studenten. Ne? Wir sind jetzt in Köln, dann sind wir nur 2 Wochen in Irland. Also uns geht's dreckig. Hundselend. Und ja, dann waren wir gestern noch ein bisschen in der Stadt unterwegs. War soweit ganz nett. Und wie gesagt, morgen sind wir dann eben auch nochmal unterwegs. Und dann heute war das erste große Highlight neben der Berichterstattung über Köln, und zwar die Gamescom. Da ist von uns, oder habe ich schon vorhin im Beitrag, wenn ihr euch den schon angesehen habt, oder wenn er dann, je nachdem, ob er dann schon online ist, muss ich sagen, dass die Anreise dorthin wirklich kompliziert ist. Also die Kölner Verkehrsbetriebe sind jetzt da schon, ich will es jetzt nicht als schlecht bezeichnen, aber sie sind jetzt sicherlich nicht so gut wie in anderen Städten. Ich will es nicht mit Wien vergleichen, aber in Wien sind sie meiner Ansicht nach deutlich besser. Und auch das Hinfahren zur Messe war mit allen Komplikationen, ich will es gar nicht zu sehr ausschweifen, war wirklich nicht einfach. War schlecht angeschrieben. Ja, war teilweise eigentlich gar nicht angeschrieben, war wirklich komplex. Und dann sind wir dann irgendwann bei der Gamescom gewesen und war, ja, ich weiß nicht, wir, Patrick und ich, waren schon in Leipzig auf der damaligen Games Convention, die es zwar jetzt in einer Form auch noch gibt, aber nur mehr auf online bezogen. Das war 2007, glaube ich. Genau, es war 2007. Und ich muss sagen, mir jetzt dort vom Spielerischen her weitaus besser gefallen. Es gab mehr Stände, es waren heuer in Köln extrem lange Schlangen. Also man sieht da für Spiele also wirklich 1,5 Stunden anstellen müssen. War extrem aufwendig und zeitraubend. Und ja, bin da ein bisschen enttäuscht gewesen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie hast du gesehen? Ja, ich sehe es genauso. Also irgendwie ist ja die Messe umgezogen damals mit der Begründung, damit in Köln mehr Platz ist und weil ja in Leipzig schon das Kontingent an Leuten, die täglich kommen können, erreicht wurde. Und irgendwie ist es mir aber jetzt nicht so vorgekommen, wie wann jetzt so viel mehr Leute waren. Das Messegelände ist mir auch circa gleich groß vorgekommen, aber die ersten 3 Hallen oder so waren ja generell nur Fachbesuchern vorbehalten. Das war damals in Leipzig auch nur eine, glaube ich. Ich glaube, dass zwei gar nicht offen waren. Ich glaube, zwei waren gar nicht offen und eine war für Fachbesucher und der Rest war dann für die normalen, unter Anführungszeichen normale Ja, Besucher. das kann schon gut sein. Also jedenfalls haben die sicher da noch Luft nach oben, sage ich mal, falls wirklich mehr Ansturm kommen sollte oder sie mehr Stände machen wollen. Aber ja. Es war irgendwie trotzdem anders. Ja, gut, wenn es woanders ist, ist es anders. Aber es waren halt weniger Spielestände, wie du schon gesagt hast. Und die Warteschlangen waren natürlich auch extrem lang. Vor allem, sie haben bei vielen Ständen halt nicht so wirklich viel Leute hineinlassen. Und diese Vorstellungen oder Spielzeiten waren halt auch zu lang gewählt. Ja, aber das wird wahrscheinlich eher in den Hand der Spielefirmen liegen und nicht der Messebetreiber, also da können die ja nichts dafür. Das glaube ich, mir sind ja die Stände prinzipiell eher kleiner vorgekommen als nur vor 2 Jahren, damals in Leipzig. Ja, es kann schon gut sein, damit einfach die Werbebudgets jetzt auch durch die Wirtschaftskrise bedingt nicht so groß sind wie halt früher. Vielleicht kann man das darauf begründen oder auf irgendwas anderes. Jedenfalls. Um das Ganze zu einem Abschluss zu bringen, was die Stände betrifft, kann man sagen, wegen den großen Wartezeiten empfehle ich von meiner Seite, wenn man da mal hinfahren will und wenn es im nächsten Jahr wahrscheinlich so theoretisch weitergehen wird, dann sollte man mindestens 2 Tage einplanen. Das würde ich auch sagen, gerade wenn man die ganzen, ja, volljährig ist und die ganzen Spiele ab 18 auch spielen will, dort sind immer wirklich extrem lange Schlangen. Da steht man wirklich teilweise bis, wie schon vorhin erwähnt, bis zu 90 Minuten, um vielleicht dann 5 bis 10 Minuten spielen zu können. Ja, was für mich absolutes Highlight war, habe ich auch vorhin noch kurz im Video erwähnt, ist jetzt, hat jetzt mit Videospielen überhaupt nichts zu tun, war der musikalische Aspekt. Hat mir ganz gut gefallen, war der DJ Mad, bekannt von den absoluten Beginnern dort, hat Musik aufgelegt und dann auch noch Rapper Oli Banjo, von dem ich eigentlich überhaupt kein Fan bin oder war, aber der hat mich heute mit seiner halbstündigen Live-Show so überzeugt, dass ich im November oder Dezember zu ihm aufs Konzert in Graz gehe. Er hat mir das in einem kurzen Gespräch erklärt, dass er nach Österreich kommt und nach Graz höchstwahrscheinlich. Und ja, und wer sich hier dieses Podcast hier anhört oder diesen Audio-Stream, kann sich ja bei mir jederzeit melden, wenn er Lust hat, mich zum Konzert zu begleiten. Das war jetzt so mein persönliches Highlight auf der Messe. Ich weiß nicht, Patrick, was hat es bei dir ein Highlight gegeben oder willst du jetzt noch irgendwas dazu sagen zu der musikalischen Seite? Tja, ich darf einmal sagen, das war wieder mal deine persönliche Schleichwerbung, ne? Und nicht dein Highlight, aber bitte. Das war mein persönliches Highlight, Messe-Highlight. Auf einer Videospielmesse war Rapper mein persönliches Highlight. Ja. Und da kommt gleich ein weiterer Kritikpunkt von meiner Seite, und zwar waren teilweise Stände dort, die was überhaupt gar nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun hat. Und natürlich auch das ganze typische Anti-Programm, was dabei aufgefahren wird, also Infostände zur Websucht und so weiter, Computerspielesucht, Amokläufer sind Killer und alle Computerspiele sind Killer und so weiter. Obwohl Amokläufer sind Killer, jetzt nicht so ganz falsch ist, würde ich einmal sagen. Ja, das war ja auch ein Versprecher. So wie der geneigte Leser das natürlich auch feststellen will, nur der Oder die mag es. geneigte Leserin. Genau. Alles gendern, Entschuldigung. Also, ja, lassen wir das einfach. Wir lassen es einfach. Aber ich finde, es ist ja ganz gut, wenn es aufklärerische Sachen gibt und wenn es zumindest angeboten wird. Dass es natürlich in einer Spielhalle ein bisschen die Stimmung drückt, ist auch klar, weil da einfach weil so tote Hose ist. Ich finde das jetzt auch nicht schlecht und so weiter, aber es ist einfach, es hat einfach irgendwie eine halbe Spielhalle schon eingenommen, so ist mir vorgekommen, oder zumindest ein Viertel. Und die Hallen sind groß und da nimmt das schon viel Fläche, und man hat auch gemerkt, die Leute interessiert das einfach nicht, die waren einfach nicht dort. Da war vereinzelt ein bisschen was los, aber nicht wirklich was, wenn man das andere Programm sich anschaut. Man müsste es ein bisschen besser verkaufen, diese Art von Ständen wahrscheinlich. Ja, aber ansonsten finde ich es ganz okay. Und da es hat sehr viele Spiele auch ab 18 gegeben. Und von Politikern hört man sehr oft potenzielle Amokläufer. Wir können uns glücklich schätzen, wir haben es überlebt, die Messe, nicht? Das ist etwas Positives. Auf jeden Fall, ja. Und ja, ich muss sagen, jetzt nochmal zu dem Ganzen hin, na, weil wir haben ja noch gar nicht, wir haben zwar von Köln geredet und jetzt auch von der Messe selber, und wir werden vielleicht dann am Schluss jetzt da ein kleines Kurzfazit noch abgeben. Aber irgendwie auch von der Werbung in Köln, meine jetzt über die Gamescom, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Also wir waren jetzt schon auf einige Events, zum Beispiel auf der Diagonale in Graz, und da ist man einfach überall in Graz gewesen und überall waren gleich die Diagonale-Flaggen und man hat so ein richtiges Festival-Feeling, wie es du auch heute schon genannt hast, gespürt, und jeder gewusst, das ist jetzt. Das ist irgendwie da untergegangen, beziehungsweise teilweise hängt halt dann wirklich auch diese Websucht-Werbung auf der anderen Seite, wo die Gamescom-Plakate sind. Also irgendwie, ja, ist mir das schon ein bisschen komisch vorgekommen. Da muss man auch sagen, wenn jetzt wieder den Vergleich, das muss man einfach machen, den Vergleich zu Leipzig herstellen, da habe ich das Gefühl gehabt, da ist auch die Stadt hinter der Veranstaltung gestanden und da war man jetzt nach Leipzig gekommen und man war einfach da. Es hat Spielstände am Hauptbahnhof gegeben, an öffentlichen Plätzen. Also das war wirklich gut durchorganisiert, und das ist da in Köln. Wenn man jetzt dann kein Zocker-Fan ist, unter Anführungszeichen, bekommt man von dieser Messe eigentlich nichts mit. Meiner Ansicht nach. Ja, ich glaube, wir haben zum heutigen Tag soweit alles Kommen wir zu einem erklärt. Kurzfazit, ne? Was hast du, Patrick, dein Kurzfazit? Gamescom in Köln, eigentlich ganz schön die Messe, allerdings hat man so den Eindruck, damit halt die Messe noch nicht ganz in der Stadt angekommen ist nach den 2 Jahren, damit es halt noch einige organisatorische Fehler gibt und halt auch direkt auf der Messe irgendwie noch das Ganze nicht einfach ein junges Projekt ist. Und ja, man wird sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich meine, man weiß ja nicht, wie es damals in Leipzig war beim ersten Mal. Zumindest wir nicht. Ja, ansonsten empfehlenswert zum Hinfahren, aber jetzt nicht unbedingt das absolute Highlight des Sommers von meiner Seite. Wie ist das? Ja, da bin ich auch bei dir. Was ich noch so anfügen wollte an die Games Convention, habe ich auch im Videobeitrag kurz angeschnitten, einfach das Gefühl habe, dass bei den Videospielentwicklern, gerade bei diesen ganzen großen Firmen, es an Kreativität mangelt. Es gibt Fortsetzung auf Fortsetzung, was mir auch oft ein bisschen stört. Es gibt wenig neue Spielideen. Ich glaube, ich würde sagen, gefühlte 50% aller Titel, die es dort gibt, oder 60% sind Fortsetzungen. Zumindest von allen großen, von den ganzen großen Hits, wenn man so sagen darf. Das stört mir ein bisschen. Ansonsten, ja, wie es der Patrick erwähnt hat, das Messefeeling fehlt ein bisschen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden hier in Köln und ja, morgen gibt es dann die bildhafte Inszenierung, die bildhaften Impressionen und da wir morgen am Kölner Flughafen übernachten, wird es auch vielleicht dort ein Tagebuch wieder geben und ein Audio-Resümee des Tages. Und bis dahin verabschieden wir uns, Mit wünschen. einem herzlichen Grüß Gott benannt. Ja, yep, das Niveau sinkt zu später Stunde und daher wünsche ich allen Geht ja Leuten, gar nicht. ja, wünsche ich allen Leuten noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis demnächst.